Hättest du Bock, ein bisschen zu quatschen? Mhm. Oder eher nicht so. Meinst du jetzt hier, wie das heutzutage alle Leute machen? Mit diesen Podcasts? Damit bin ich gar nicht so vertraut. Höre ich nicht. Ach so. Funktioniert halt genauso, wie wir das jetzt irgendwie machen, glaube ich. Mehr oder weniger. So einfach ist das? Es klingt immer so einfach. Man schreibt sich nichts auf, man labert drauf los. Wir brauchen eigentlich nur noch ein Thema. Fällt dir da was ein? Was wir gemeinsam haben könnten? Vielleicht? Oh, schön, dass du direkt von Gemeinsamkeiten sprichst. Ach du je. Ja, da wird es wahrscheinlich nicht so viel geben, glaube ich. Vielleicht ein was. Zwei was. War unter den ersten beiden schon der Schnauzer dabei? Nein, tatsächlich nicht. Und dann ist das Nummer drei. Naja, ich glaube, wir gucken gern Filme, beide. Ja, ich glaube, das haben wir beide herausgefunden. In den anderthalb Jahren, die wir uns jetzt kennen. Ja, die Freundschaft ist noch sehr frisch. Ach, du sprichst schon von Freundschaft, ja. Oh, das tut mir leid. Warten wir noch ein paar Folgen. Ja, ich denke, das muss noch wachsen. Es muss noch wachsen. Und genau zum Wachsen machen wir diesen Podcast hier. In dem es um Filme gehen soll, aber auch um das Kennenlernen. Und das lässt sich doch beides sehr, sehr gut verbinden. Das ist eine hübsche Idee, glaube ich. Ja. Wir beide haben ja sogar schon über den Namen gesprochen. Und da fand ich es eigentlich wirklich sehr, sehr schön, welchen Vorschlag du da entgegengebracht hast. Ist das die vierte Gemeinsamkeit, die wir haben? Ja. Wo sitzt man denn am besten im Kino? Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Die Profis sitzen letzte Reihe Parkett. Das ist der absolute Profispot. Ich kann es nicht verstehen, warum so viele Leute immer ganz hinten im Kino sitzen wollen. Hinten an der Wand. Mitte, sagen sie alle immer. Ja, das ist ja zumindest... Aber letzte Reihe Parkett. Mitte ist noch ein Kompromiss, den ich mitgehen würde. Aber letzte Reihe, warum? Warum denn letzte Reihe? Hinten an der Wand, wo ich dann nichts mehr vom Surround-Sound des Kinos habe. Hat man wirklich nicht? Naja, das schallt ja alles von mir weg quasi. Der ganze Ton, der hinter mir sein sollte, ist über mir und schallt über mich hinweg. Weil die Lautsprecher ja... Gut, der ist halt über einem, das stimmt. Würde ich jetzt so singen. Aber... Also ich denke, Mitte geht noch, aber für das volle Kinoerlebnis. Letzte Reihe Parkett. Absolut. Ganz klar. Schön manchmal so von rechts nach links gucken, die Kinoleinwand als mächtiges Bild vor sich zu haben, ist schon geil. Ein schönes Panorama. Ja, ideal immer, in meinen Augen, wenn das Blickfeld einfach ausgefüllt ist von der Leinwand. Ja. Ich habe nichts Ablenkendes daneben, wie ein Notausgangsschild, das flackert. Was flackert. Genau. Naja, ist schon. Also nicht, dass das jetzt bei uns im Kino so wäre, ne? Auf keinen Fall. Ist ja sicherheitsrelevant. Auf keinen Fall im Kino 6. Ja. Wenn wir da über Kinofilme sprechen im Podcast, lassen wir dann auch zu, eventuell, was man zu Hause geguckt hat, mal abzuklappern? So, was hast du zuletzt geschaut? Oder hast du irgendeine coole Empfehlung, über die wir im Kino an der Theke eh noch nicht gesprochen haben? Du meinst, wir sollten unsere Thekengespräche in den Podcast verlagern, ja? Also ich finde wirklich, dass wir beide uns an der Arbeit überhaupt nicht mehr unterhalten sollten. Finde ich eine gute Idee. Jeder, der nicht mit mir redet, ist mir willkommen. Genauso habe ich dich ja damals kennengelernt. Also eine gewisse Trailer-Vorschau hätte ich noch im Sinn. Netflix, mal gucken, was da so ist. Wobei... Wenn denn da was ist. Wenn denn da mal was ist, genau. Ich glaube, das wird nicht allzu gut wegkommen, dieses Programm. Mhm. Ein aktueller auf jeden Fall nicht so. Wobei ich gerade Better Call Saul angefangen habe. Mhm. Aber dazu irgendwann später mal mehr. Amazon Prime, auch immer mal einen Blick wert. Und worauf du mich überhaupt erst gebracht hast, Yves. Mubi. Mubi ist wirklich klasse. Mubi ist wirklich klasse. Also für jeden, der in irgendeiner Form Filme liebt, Filme lebt, ist Mubi eine klare Empfehlung. Ich weiß gar nicht, was das kostet im Monat. Die haben, glaube ich, auch Jahresbeiträge, ne? Wo es ein bisschen günstiger ist. Ich hatte einen Jahresbeitrag direkt genommen. Das waren, glaube ich, 78 Euro. Hm. Geht ja voll klar. Für die Qualität. Geht vollkommen klar. Für die Qualität, die da geliefert wird. Ja, halt auch, es ist halt kein Einheitsbrei, genau, sondern es sind wirklich handverlesene Filmtitel. Jeden Tag ein Film des Tages auch mit dabei. Mhm. Unter anderem letztens halt auch Drive My Car, The Humans. Mhm. Und was hat man da auch noch? Das mit der Nonne. Das mit der Nonne, ja, wie hieß der gleich? Dieser Film mit der Nonne. Der war toll. Ja, gut. Also ich fand natürlich. Ja, Mubi wird man auf jeden Fall hier in dem Podcast-Format auch immer mal hören. Mhm. Es ist auf jeden Fall ein Abonnement wert. Netflix kündigen, Mubi anfangen. Ja, das macht man eigentlich schon mal nichts verkehrt. Das Netflix-Geld sollte deutlich besser investiert sein. Nämlich in Mubi. Mhm. Ja. Ganz einfach. Ich habe auch noch auf IMDb eine Liste gefunden. Ja. Von A24-Filmen. Mhm. Die mag ich und ich weiß auch, dass du ebenfalls A24, wenn du das siehst. Die haben einen guten Output. Da rennst du auch rein. Ja. Also ist schon ein Qualitätsmerkmal, könnte man sagen. Ein Qualitätsmerkmal, genau. Benedetta war da im Nonnenfilm. Nochmal bitte? Benedetta war da im Nonnenfilm. Ach ja, ja, genau. Benedetta. Ein Meisterwerk. genau. Und zum Kennenlernaspekt würde ich halt immer gerne mal ein paar Fragen einstreuen. Seien es 5 schnelle Fragen von dem Podcast Gemischtes Hack, der mich unter anderem auch dazu inspiriert hat, einen eigenen Podcast zu haben. Oder vielleicht auch aus einer Liste von 1000 Fragen des Lebens. Wie zum Beispiel Yves. Mhm. Dominik? Woraus besteht denn dein Frühstück? Ha. Ganz einfach eigentlich. Ich frühstück nicht. Zack. Da haben wir noch eine Gemeinsamkeit, Yves. Du frühstückst. Jetzt sind es schon 5. Ach, das ist mir zu viel, ehrlich. Way to friendship. Ja, ja, nee, Frühstück ist echt nicht meins. Ich esse eigentlich erst so. Wie spät haben wir es jetzt? 12:07 Uhr. So 13, 14, 15 Uhr ist. Und dann halt ja, auch kein. Das geht mir auch kein ganz oft klassisches so. Frühstück wie Müsli oder sowas. Mhm. Sondern halt eher schon Mittagessen dann. Da gibt's dann schon einen schönen Döner, ne? Nicht zum Mittag, wenn zum Abendessen. Da lässt du dich nämlich jetzt nicht drauf festnageln. Nee, nee. Das geht mir tatsächlich auch so. Frühstück, wenn ich es esse, es ist unregelmäßig, dass ich wirklich mal zum Frühstück komme. Aber dann halt am allerliebsten Spiegelei, Toastbrot, Baked Beans und Bacon. Das ist schon also geil. Da, ja. Das ist schon das Geilste. Aber was heißt denn zum Frühstück kommen? Weil dir die Zeit fehlt oder was? Mir fehlt erstens ganz oft die Zeit, weil ich halt sehr, sehr viel und sehr gerne schlafe. Mhm. Das heißt, wenn ich dann aufstehe, dann schon auch auf den letzten Drücker. Mhm. Und da fehlt mir dann einfach die Zeit zum Frühstücken. Mhm. Und ich bin auch ein leidenschaftlicher Mitternachts-Snack-Genießer. Gestern Abend auch zum Beispiel wieder habe ich mir um 2 Uhr morgens dann wieder eine Pizza gemacht. Und die macht mich natürlich dann auch erstmal satt, wenn ich dann danach ins Bett gehe. So eine schöne TK-Pizza, ja. Eine schöne TK-Pizza. War wieder im Angebot für 1,79. Und da ist man natürlich dann früh auch noch irgendwie gesättigt. Also ich habe auch so eine leichte morgendliche Übelkeit, die mich gerne auch davon abhält. Merkst du was? Überhaupt an Essen zu denken. Merkst du was? Vielleicht nicht die TK-Pizza vorm Schlafen gehen. Naja, meinst du? Also wäre jetzt okay. Meine erste Empfehlung, wenn ich das so höre. Morgendliche Übelkeit. Ich hoffe mal nicht, dass du schwanger bist, aber vielleicht liegt es am Essen. Ich habe heute noch keinen Test gemacht, aber ich werde das dann mal machen. Und ich glaube, Yves, ja, Dominik, machen wir jetzt hier so einen Jingle. Ich habe nämlich einen Jingle zur Verfügung gestellt bekommen. Du hast einen Jingle? Ja, so ein Podcast-Jingle. So was. Mal gucken, ob der für immer so bleibt. Ja, das ist so ein bisschen... Ne? Ja. Man hört es gleich. Und wie geil wäre das eigentlich, wenn wir die Themen, die wir im Podcast besprechen, so ein bisschen auf 10, 20 Sekunden runterbrechen und dann von jemand anderem höchst professionell einsprechen lassen. Noch auf den Jingle. Das klingt super. Das klingt fast schon professionell. Oh, lass uns professionell sein. Ich hätte da sogar schon jemanden an der Hand, der mir sofort einfallen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt hier namentlich genannt werden möchte. Aber ich glaub, das müssen wir dann wohl im Nachgang nochmal erfragen. Das lässt sich auf jeden Fall realisieren, glaube ich. Mit dem Speicher. Okay, also so eine kleine Inhaltsangabe quasi. Was einen eine kleine Inhaltsangabe als Zuhörer erwarten wird in der jeweiligen Folge. Richtig. Ja. Ohne so ein 10-Minuten-Intro, wobei das ist jetzt einfach nur so ein Brainstorming-Moment, den wir sicherlich irgendwie in die erste Folge mit einfließen lassen. Ja, denke ich. Keine Ahnung, ob das gut ankommt, aber können wir mal so im Hinterkopf behalten. Ob es gut ankommt, ist scheißegal. Es ist echt. Es ist echt, das stimmt. Da draußen in der Welt ist doch nichts mehr echt. Nur die Scheiße, die da im Schuh klebt. Die ist richtig echt. Die ist wirklich echt. Die stinkt auch noch, wenn du die Schuhe ausgezogen hast. Im Flur. Wie wär's eigentlich, wenn wir dann noch einen Twitter- oder Instagram- und/oder Instagram-Account für den Podcast machen? Ich weiß nicht, ob das dann schon wieder zu viel Workaround ist. Du wirst es den ganz groß aufziehen hier, ja? Also richtig. Nee, man kann es ja auch im Nachgang noch irgendwie machen und so tun, als wäre es schon immer da gewesen. Aber was ich bei anderen Filmpodcasts, wenn ich die höre, zu schätzen weiß oder zu schätzen wüsste, ist, wenn man über Filme spricht, dass dann auch irgendwo eine kleine Stelle bei Instagram oder auch bei Twitter irgendwo es eine Stelle gibt, wo die Filme, die wir während des Podcasts empfohlen haben, erwähnt haben oder von ihnen abgeraten haben, so als Liste, die auch mal aufgelistet sind. Ja. Das ist, ja, schon eine gute Idee eigentlich. Sollte man machen. Frisst aber Zeit. Ist das so aufwendig, ja? Ich meine, wenn man sich das nicht dauerhaft mitschreibt, und da kommt dann immer wieder so eine kleine Unterbrechung, so, ja, warte, über welchen Film haben wir gerade eben geschrieben? Ja, ich muss das erstmal kurz aufschreiben. Lass mal drin, schneiden wir raus. Ja, lass mal drin. Was? Ja, du machst das jetzt, glaube ich, komplizierter, als es ist. Man kriegt doch mit, oder worüber man gesprochen hat. Jetzt ohne ständig zu unterbrechen und zum Stift zu greifen. Oder mir geht es jetzt tatsächlich wirklich nur um Film- und Serientitel. Mhm. Ja, genau. Oder man hört sich halt seinen eigenen Podcast danach nochmal an und macht das dann. Ist das nicht ein bisschen selbstverliebt? Ach komm, ich höre mir auch dreimal an. Da fängt es dann an, selbstverliebt zu werden. Erst beim dritten Mal hören. Okay. Ist aber eine gute Idee. Also, dann sehen wir ja dann, wie das funktioniert. Für unseren. Genau, wenn das hier gerade wirklich jemand hört. Einen gewissen Workflow. Ja. Und jetzt kommt gleich der Jingle und man geht dann auf Instagram oder Twitter oder so und findet wirklich letzte Reihe Parkett. Dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn man es nicht findet, gebt uns ein bisschen Zeit. Das oder wir sind komplett gescheitert. Stimmt. Wenn das gar keiner hört, dann sind wir eh komplett gescheitert. Stell dir vor, das Ding ist einfach im Netz, also der Podcast. Ja. Und alles andere auch, aber es gibt keine Klicks. Keiner klickt's an. Dann ist man auch gescheitert. Würde dich das traurig machen? Nicht direkt traurig, vielleicht eine gewisse Enttäuschung dabei, aber ich glaube, ich komme drüber weg. Falls es so kommt. Ich glaube nicht, dass das eigentlich passiert. Sind mir die Leute egal, die das hören. Okay, das ist die beste Einstellung für einen Influencer auch immer. Die meisten. Ja. Eigentlich sind mir doch die Leute egal. Du willst doch hier nur deine Meinung kundtun. Naja, und Gäste einladen. Influencer. Machen wir doch auch bestimmt mal. Ja. Aber um das kurz zu sagen, Influencer wollen ja auch irgendwelche Produkte verkaufen, oder? Das wollen wir jetzt nicht. Komm, Yves, dann hau gleich mal unseren Werbepartner für die erste Podcast-Folge raus. Das, komm, jetzt das, hast du das Intro das schon gebaut. Wäre schön, wenn wir einen hätten, ja. Gäste sind eine tolle Idee, Mensch. Das ist ja wirklich, du kommst hier auf eine Idee nach der anderen. Gäste in unregelmäßigen Abständen. Genau das hätte ich jetzt auch gesagt, genau. Halt speziellen Themen aus unserem Freundeskreis, erweiterten Freundeskreis, die halt auch was zu den speziellen Themen beizutragen haben. Mhm. Klingt nach einer guten Idee. Könnte man machen. Ich meine, du hast ja 20 Mikros zu Hause. Daran soll es jetzt so nicht scheitern. Ja. Ja. Sind alle versorgt. Ich glaube, dann sind wir eigentlich in meinem Kopf zumindest mit der groben Planung an einem Punkt, wo wir einfach nur noch loslegen müssen. Suchen wir uns einen schönen Film der Woche, jede Woche. Ich weiß auch noch gar nicht genau, wann die Podcasts dann eigentlich veröffentlicht werden. Das werden wir dann, glaube ich, nach der ersten oder zweiten Folge irgendwie im Turnus festlegen können. Hm. Ja, wie es halt zeitlich am besten passt. Ne? Aufnehmen, bearbeiten und rausschmeißen. Genau. Ergibt sich ja dann erst. Ich glaube. Also können wir jetzt direkt, wir haben die Themen. Können wir anfangen? Meinst du? Mhm. Das machen wir genauso. Wir hauen jetzt hier den geilsten Jingle der Welt raus. Schön merken, muss schön ins Ohr gehen. Im Idealfall quatscht noch ein professioneller Sprecher die heutigen Themen rein. Mhm. Dann haben wir hier 20 Minuten schönes Brainstorm-Laber-Intro. Waren das jetzt schon 20 Minuten? Ja, wir sind auf dem besten Wege zur 20-Minuten-Marke. So lange bleiben die Leute da gar nicht dran. Wenn ihr bis hierher gehört habt, liebe Zuhörenden, um das Gendern schön zu umschiffen. Mhm. Also wer es bis hierher geschafft hat, jetzt geht's gleich wirklich los. Jetzt geht's wirklich los. Wir bedanken uns bei allen Zuhörenden. Das war Folge 0 des Podcasts Letzte Reihe Parkett. Ihr durftet uns hier belauschen bei unserem Vorgespräch zum Podcast, was wir vorhaben. Wir haben nicht alles von dem, was wir vorhaben, dann auch in unserer ersten Folge, die nächste Woche erscheinen wird, besprochen. Wir haben vieles weggelassen. Aber nun ja, so ist es nun mal. Das ist sehr holprig. Es ist alles noch spontan. Wir müssen uns da mit dem ganzen Podcast-Thema auch erstmal warm arbeiten, uns besser kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht werden eines Tages aus zwei Arbeitskollegen im Kino zwei Freunde. Ich bin gespannt, wohin diese Reise geht.